Es geht weiter mit der Predigt von Sonntag über unseren Körper. Our body belong to Christ. Unser Körper gehört Christus. It is his property. Es ist sein Besitz. Amen. Amen. Our body is his property. Unser Körper ist sein Besitz. Don't allow your body to be wasted. Lass nicht zu, dass dein Körper verschwendet wird. Amen. Allow him to be the one that possesses it. Lass zu, dass derjenige ist, dem es gehört. Allow it to belong to Christ. Lass zu, dass Christus gehört. Don't allow it to become this vessel for Satan. Lass nicht zu, dass es das Gefäß des Teufels wird. Allow it to be Christ's vessel. Lass zu, dass es Christus Gefäß ist. God did not give you your body to waste it. Gott hat dir nicht deinen Körper gegeben, damit du ihn verschwendest. A lot of man's body have been wasted. Viele haben ihren Körper schon verschwendet. Amen. Amen. Christ needs our body. Christus braucht unseren Körper. Amen. Amen. He needs you completely. Er braucht uns komplett. Your spirit, soul, Geist und and Seele body. Braucht er. Amen. Amen. He needs all. Er braucht alles. Not just the spirit. Nicht nur den Geist. Not just the soul. Nicht nur die Seele. Also the body. Auch den Körper. Amen. Amen. He is looking for a vessel to live in and live through. Er sucht nach einem Gefäß, das, durch welches er leben kann. Look at what he said about Saul. When he was Saul, when he was called Saul. Schau dir an, was er über Saulus sagt. Acts 9. Apostelgeschichte 9. Acts 9. Amen. Amen. Vers 15. Apostelgeschichte 9, Vers 15. Praise the Lord. Halleluja. Here the Lord was speaking to somebody. Hier hat der Herr zu jemandem gesprochen. Concerning Paul. Über Paulus. You know when he was standing on the way of the Lord. Als er im Weg des Herrn stand. Amen. And was against God's people. Und er gegen das Volk Gottes war. And people, God's people, they now know that he was against them. Und das Volk Gottes dann erkannt hat, dass es gegen ihn war. And the Lord appeared to him. Und der Herr ist ihm erschienen. And said, why are you persecuting me? Er hat ihn gefragt, weshalb verfolgst du mich? Amen. Why are you persecuting me? Weshalb verfolgst du mich? Who fights you, fight Christ. Wer dich bekämpft, bekämpft Christus. Who loves you, love Christ. Wer dich liebt, liebt Christus. Remember, he told Abi, that's Abraham. Er hat Abraham gesagt. He said, who curse you, I will curse, who curse you. Ich will die verfluchen, die dich verfluchen. And I will bless, who bless you. Und die segnen, die dich segnen. If somebody is good to you, niemand gut ist zu dir. Might not even be a believer. Selbst wenn die Person nicht mal gläubig ist. The light that shines in your body also shine to this very person. Dieses Licht, was in dir ist, das wird auf diese anderen Leute. Because whoever blesses you is all, the Lord is always in charge of even that very person. Diese Person blessing. Ist auch gesegnet. Amen. Amen. Do you remember Joseph also? Josef zum Beispiel. Amen. Amen. His master was blessed because of Joseph. Der remember Meister that. Wurde gesegnet wegen Josef. Who know that? His master was blessed because of wurde Joseph. Gesegnet wegen Josef. Whoever blesses a child of wer God. Wer ein Gott gesegnet. It's never in vain. Es ist niemals vergeblich. Amen. Amen. And here, then the Lord appeared to somebody. His name is Ananias. Dann ist der Herr Ananias erschienen. Telling him to go to see Paul and pray for Paul. Hat ihm gesagt, er soll zu Paulus gehen und für ihn beten. Because this time Paul was blind. Weil Paulus war zu diesem Zeitpunkt blind. Amen. Because you know, because of the revelation, how the Lord revealed Himself to him. Weil der Herr sich ihn offenbart hat. But verse 15. Okay, let me read from verse 30 so that you get it. 13. Then Ananias answered, Lord, I have heard by many of this man how much evil he had done to the saints at Jerusalem. And here he had authority from the chief priest to bind all that call on your name. But the Lord said unto him, go your way, for he is a chosen vessel unto me to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. A chosen vessel. Amen. Ein auserwähltes Werkzeug. A chosen vessel. Ein auserwähltes Werkzeug. Be a vessel for the Lord. Sei ein Werkzeug für den Herrn. Just like Paul. So wie Paulus. Amen. Amen. He was a vessel for Christ. Er war ein Gefäß für den Herrn. Amen. Christ is always looking for a vessel. Christus ist immer noch ein Werkzeug. To live in and to live through. In dem er leben kann und durch das er leben to flow kann. Through. Durch das er fließen kann. Example, we just read that of Paul. In Paulus zum Beispiel. In 2 Chronicle, he said, the eye of the Lord is going to and fro. In 2. Chronik steht, Second dass Chronicle, die Augen des Herrn suchen. Second Chronicle 16. 2. Chronik 16. Vers 9. 2. Chronik 16, Vers 9. And the king of Israel, sorry, 16. I was reading somewhere else. Vers 9. Okay. The eye of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. Herein thou hast done foolishly. Amen. He says, looking for somebody to flow through. Er sucht nur jemanden, durch den er fließen kann. Whose heart is perfect. Dessen Herz vollkommen. A perfect heart is a heart that belongs to Christ. Ein ungeteiltes Herz, ein Herz, was Christus gehört. A perfect heart is a heart that is full of Jesus Christ. Ein ungeteiltes Herz, ein Herz, was voll von Christus. A heart is that is not full of worry. Was nicht voll von Sorgen. That is not full of fear. Voll von Ängsten. Doubt and unbelief. Like the heart that keep on believing Christ. Ein Herz, was weiter an Christus and never, never stop trusting him. Und niemals aufhört, ihm zu vertrauen. Is somebody getting it? It's not a heart that you know running that is so conscious, that is sin conscious, that is so full of the Ten Commandments. Und nicht ein Herz, was voll ist von den Zehn Geboten. Amen. And all other commandments. But a heart that is full of Christ. Aber ein Herz, was voll ist von Christus. Meditating on how Christ loved him. Und was darüber nachsinnt, wie sehr Christus. Amen. Amen. What Christ did for him. Was Christus für ihn getan hat. And not what he's doing for others. Und was er für andere tut. Is somebody getting it? A perfect heart is a heart that is full of Christ. Was voll ist von Christus. The goodness of the Lord. Der Gutmütigkeit des Herrn. Praise the Lord. Hallelujah. He's looking for somebody that is ready es for him jemand, to go bereit in. Ist. And go through. Amen. Den er gehen kann. Will you be that very person? Wirst du diese Person sein? Amen. I thank God for Moses. Ich danke Gott für Mose. I thank God for Abraham. Für Abraham. I thank God for Jeremiah. Für Jeremia. Can you see them? Amen. They all allow him to go into them and go through them. Sie haben zugelassen, dass er durch sie geht und in ihnen. Will you be part of that? Wirst du auch dazu gehören? Amen. In John 20:21. Johannes 20:21. Jesus said he sent us. Hat Jesus gesagt, er hat uns geschickt. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Don't allow your body to be wasted. Lass nicht zu, dass dein Körper verschwindet. If you are not here on earth, he will not even send you. Wenn du nicht hier auf Erden bist, dann he wird er dich schicken, weil du einen Körper hast. Is somebody getting it? You have a spirit, soul and body. Du hast Körper, Geist und Seele. Allow him to come in. Und du lässt zu, dass er in dir ist. Amen. Amen. John 20. Johannes 20. 21. Johannes 20, Vers 21. They said Jesus to them again, peace be unto you. As my Father has sent me, even so I send I you. Amen. We are just messengers. Wir sind einfach Botschafter. Amen. Amen. He said his Father sent him. Sein Vater hat ihn gesandt. And he sent you. Und so sende ich euch. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He sent you. He will not send spirit. Er wird keinen Geist schicken. He sent you because you have a body. Er hat dich geschickt, weil du einen Körper hast. Because you are here on earth. Weil du hier auf Erden bist. Because you allow him to come into you. Weil du zugelassen hast, dass er in dir wohnt. Amen. Amen. And you allow him to flow through you. Du hast zugelassen, dass er durch dich fließt. You are sent. Du bist geschickt. Spirits are illegal here on earth. Geister sind illegal hier auf Erden. The angels have their job. Die Engel haben ihre Aufgabe. The Holy Spirit have his own job. Der Heilige Geist hat seine eigene Aufgabe. And we that we have a body, we also have our job. Und wir, die wir einen Körper haben, haben auch eine Aufgabe. Praise the Lord. Halleluja. The Holy Spirit cannot do your job. Der Heilige Geist kann nicht deine Aufgabe machen. And you cannot do his job. Und du kannst auch nicht seine Aufgaben machen. You cannot do the angel's job. Du kannst nicht die Aufgabe der Engel tun. And angels cannot even do your job. Und Engel können auch nicht deine Aufgabe tun. He said, you go and preach. Du geh und predige. Is somebody getting it? Amen. Amen. He needs you here on earth. Er braucht dich hier auf Erden. He needs your body here on earth. Er braucht deinen Körper hier. Just like Jesus said in John 17, verse 15. Genauso wie Jesus gesagt hat in Johannes 17. Please quickly go there. Amen. Amen. John 17, Johannes verse 17. 15. Vers 15. He said, I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Can you see the prayer, Christ's prayer for us? Seht ihr das Gebet für uns? He said he did not pray that we die. Er hat nicht gebetet, dass wir sterben. Amen. Amen. That we are no longer here. Dass wir nicht mehr hier sind. That we no longer have a body. Dass wir keinen Körper mehr Without haben. Without a body, you can never be here. Denn ohne Körper können wir hier nicht sein. You need a body to be here. Wir brauchen einen Körper, um hier zu sein. Amen. Amen. He need us here on earth. Er braucht uns hier auf Erden. Philippians 1. Philippa 1 lesen wir. Go to Philippians 1. Just like Paul said. He said, it could have been better that I go away. But I know you need me here. Philippa? Philippians 1 from verse 21. Philippa 1. 20. He said, for to me to live is Christ, and to die is gain. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet what I shall choose, I wot not. For I am in straits between two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Somebody getting it? He said, I will even prefer to go there. For my body to go. Amen. Amen. He said, nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. You need this body. Christ needs your body. We need your body to be here. Is somebody getting it? He said, it is more needful for you. And having this, verse 25, and having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your fortress and joy of faith. Amen. Amen. Praise the Lord. Without you, I would prefer to go. Ohne euch würde ich gehen. But because of you, wegen euch, I still need to have my body here. Brauche ich meinen Körper hier noch? In 1 Corinthians 6, from verse 19, without our body, he cannot have his temple. Ohne unseren Körper kann er seinen Tempel hier nicht haben. Amen. Amen. He did not build his temple on the angel's body. Er hat seinen Tempel nicht im Leib der Engel gebaut. Angels are spirit. Engel sind Geister. They don't have body to live here. They are here, they are illegal. They need somebody to go through. Sie brauchen jemanden, durch den sie gehen können. 1 Corinthians 6. 1. Korinther 6. Verse From verse 19. 1. Korinther 6, Vers 19. He said what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and ye are not your own. Praise the Lord. Hallelujah. He need a temple. Er braucht ein Tempel. Without your body, there's no temple for him. Gibt's kein Tempel für ihn. Amen. Amen. He needs you here so much. Hier. And he will also take care of his own body. Und er wird auch seinen eigenen Körper Acht geben. You wonder why he said, take no thought of what you are going to eat. Er wundert euch, weshalb er sagt, wir sollen uns keine Sorgen. He can feed his temple. Er kann seinen Tempel versorgen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, he said it. He said, have no. He said, don't be worried like that. Macht euch keine Sorgen wie sie. Don't be worried like that. Macht euch keine Sorgen so wie sie. Why? Because I'm the one taking care ich of ich you. Ich bin derjenige, der für euch Acht gibt. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 6, from verse 25. Matthew 6, 25. He said, therefore I say unto you, take no thought for your life. The life you are worried about is my property. Das Leben, worum ihr euch Sorgen macht, ist I can take care of it more than ich you. Kann besser darauf acht geben als du. It belongs to me. Es gehört mir. Is somebody getting it? Mm-hmm. This body belongs to me. Der Körper gehört mir. Amen. Amen. And you are so worried about it. You know, I always say, babies will never be worried for anything. Amen. Amen. You know, the problem on earth today, they are not even worried about them. I'm not working, I'm not saving, I'm not doing this, I'm not doing that. But somebody is worried about them. Your father, your mother. So also you and me. Christ is the one that should be worried about us. Der sich Sorgen machen sollte über uns. Everything about you belongs to him. Your spirit, dein Geist, soul and your body. Seele und Körper. He said your life unser Leben belongs to him. Gehört ihm. He said he came to give you that life. Er kam dir dieses Leben. It's no longer the old life. Es ist nicht mehr das alte Leben. If you are worried, it means you don't even know who you belong to. Du weißt, it means you don't know where you are coming weißt, from. Woher du kommst. That you are coming from him. Dass du von ihm kommst. Amen. Amen. You came from him. Bist du aus ihm ausgegangen. Therefore I say unto you, take no thought for your life. Don't worry about your life. Macht euch keine Sorgen um euer Praise Leben. The Lord. Halleluja. If we can get to know really what the Bible is talking about. Wenn wir verstehen würden, was die Bibel wirklich sagt. We will never be worried. Wir würden uns keine Sorgen and be afraid of anything. Oder Angst haben vor irgendetwas. And we will never care whoever is laughing. And making fun of us. Amen. Amen. We will never care. Very soon, don't even worry. Very soon, you will be the one settling them. Exactly then. Die denen sogar helfen muss. Amen. Amen. They will need your help. Wenn deine Hilfe it's a matter of time. Eine Frage der Zeit. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat or what you shall drink, or yet for your body. Amen. Amen. Because your body belongs to me. Dein Körper gehört mir. It's my property. Ist mein Besitz. Amen. Amen. I know how to take care of what belongs to ich me. Ich weiß, wie ich auf das Acht gehe, was mir gehört. What you shall put on is not life more than meat, and the body than raiment. You know all these clothes we are wearing. Also Kleidung, our body is more important than those clothes. Unser Körper ist wichtiger als die Kleidung. Without a body, you cannot even wear the clothes. Kannst du die Kleidung gar nicht which machen. Of the two is more important? Was davon ist wichtiger? Your body and your raiment. Oder raiment means clothes. Your clothes. You know what you are putting on. Amen. Amen. It's like your life and your money, which dein is Leben more greater. Dein Geld, was ist größer? For some of us, it's money that is greater. Ein paar ist Geld wichtiger als dein Leben. Amen. Amen. It's not life more than meat, and the body than raiment. Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barn. Yes, your heavenly Father feedeth them. They never go to job. Sie arbeiten nicht. They never receive salary. Sie empfangen kein Geld. And they never save. Sie sparen noch nicht. Are you much better than they? Which of you, by taking thought, can add one cubit unto his stature? And why take you thought for raiment? Consider the lilies of the valley, the lily of the field, how they grow, they toil not, neither do they spin. And yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. I don't need to ask you if you are worried. Ich muss dich darum bitten, ob du dir Sorgen I can machst. Just see it all over you. Ich kann es in euren Augen sehen. That you are worried. Dass ihr euch Sorgen macht. Amen. If you are worried, you are not in faith. Wenn ihr euch Sorgen macht, seid ihr nicht im Glauben. You are opposite. Dann seid ihr. And worry can never please God. In der Angst und diese Sorgen werden Gott Amen. Nicht gefallen. Amen. It is faith that please God. Es ist der Glauben, der Gott gefällt. Amen. It is faith that brings out whatever you have in your spirit into the physical world. Was in deinem Geist ins physische bringt. Faith will no worries will destroy you. Sorgen werden dich zerstören. Amen. Worry will make you to hate God. Sorgen werden dafür sorgen, dass du irgendwann. Worry means you are the one walking, while you refuse to allow him to walk. Sorgen bedeutet, dass du arbeitest, anstatt dass er arbeitet. Don't walk by sight. If you walk by sight, you will be worried. Wenn du per Sicht gehst, wirst du dir Sorgen machen. Is somebody getting it? Mm. If you walk by sight, you will surely be worried. Wirst du dir Sorgen machen? Praise the Lord. Hallelujah. Learn to walk by the Christ in you. Lerne in Christus zu wandeln. Remember what he did for you. That is how to walk by him. Getan hat. Remember how much he loves you. Wie sehr er dich liebt. Amen. Amen. Remember. Every, do not remember he came here because of you. Willkommen wegen dir. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In 1 Corinthians, again, we will go there again. Very soon again. Amen. Amen. Without our body, he cannot have his temple here ohne on earth. Körper kann er seinen Tempel hier auf Erden nicht haben. Temple means where he stays. Temple bedeutet, wo er lebt, sein Zuhause. Where he dwells. Amen. Amen. Where he lives. Wo er lebt. Without your body, ohne dein Christ Körper is homeless. Ist Christus heimatlos. You remember that place where he said the fowl of the bird they have home, but I don't have home. You see where Jesus sagt, dass die Füchse, die haben ein Nest, aber ich habe kein Zuhause. I am looking for a home to dwell. Amen. Amen. If you receive it, wenn du ihn if you allow him to come into you, zulässt, dass er reinkommt, and you allow your mind to be full of him, und zulässt, dass er you have a home to dwell. Dann hat er ein Zuhause, is somebody getting it? Amen. He's not living. Er lebt dann. He's no longer homeless. Und ist don't nicht allow him to be homeless. Lass nicht zu, dass er heimatlos ist. Are you getting it, please? Mm-hmm. Allow Christ to occupy you. Lass du das Christus he needs that your body to, er braucht deinen Körper, to feel at home. Um zu Hause zu he wants to live in a home. Er will in einem Zuhause and that your body is a home for him. Und dieser Körper von dir ist sein Zuhause. Without your body, Christ is homeless. Christus is somebody getting it? Obdachlos. Amen. Amen. And if he is homeless, he can do nothing here. Wenn er obdachlos ist, kann er nichts tun hier. Amen. Ja. He's looking for somebody to flow through. Nach Leuten durch die. He's looking for a vessel to go through. Nach ein Werkzeug durch. Just like he called Paul a vessel. Genauso wie er Paulus ein Werkzeug genannt. He's looking for somebody. Er sucht nach jemandem, to flow through. Durch den er arbeiten kann. You may not be that person, but he's looking for somebody. Vielleicht bist du nicht die Person. Somebody that will allow him. Jemand, der not a superior vessel, but a surrendered vessel. Nicht jemand, der hochmütig ist, sondern jemand, der demütig ist und das zulässt. Somebody that is ready to submit. Der bereit ist, sich herzugeben. And leave everything. Und alles and say, Father, I'm ready. Mein Vater, ich bin bereit. I'm ready, no matter what. Ich bin bereit, egal was. Amen. Amen. I don't care what I'm going to lose. Mir ist egal, was ich dabei I don't care what is going to get out of me. Und was dafür I don't care what people are going to say about me. Was Leute über mich sagen. I am ready. Ich bin bereit. He's looking for somebody like that. Er sucht nach so jemandem. Amen. Amen. I don't care what parents are going going to say. Ist egal, was Eltern sagen. For me, it's over with the war. Für mich ist es vorbei mit der Welt. Praise the Lord. Okay. Don't allow him to be homeless. Lass nicht zu, dass er heimatlos ist. Homeless means he cannot live here. Obdachlos bedeutet, he can't do nothing here on earth. Nicht, it is like a child and a son. Wie ein Kind und ein Sohn. A child and a son. Ein Kind und ein Sohn. Without the child, the son cannot be here on earth. Ohne das Kind kann der Sohn nicht hier auf Erden sein. The body is the child. Das Kind ist der Körper. The inside is the son. Das Innere ist der Sohn. Somebody getting it. Mm-hmm. Amen. He lived here for 33 and a half years. Er hat 33 Jahre hier gelebt. He needed that body. Er brauchte diesen Körper, to be able to be here. Um hier zu leben. He needed the child. Er brauchte das Kind. For the son to be here. Damit der Sohn hier ist. I hope you understand the difference between the child and the son. Ich hoffe, ihr versteht den Unterschied zwischen dem Kind und dem Sohn. The body and der the Körper spirit. Und der Geist. Praise the Lord. Hallelujah. You know, God, he said, I'm going to put the son inside the child. Gott hat gesagt, ich werde den Sohn in das Kind legen. The child will be dust. Das Kind wird Staub sein. Will be just dust. Es wird einfach nur Staub sein. A dead body. Ein toter Körper. The son is Elohim. Aber der Sohn ist Gott. The son is Jehovah. Der Sohn ist Gott. Is somebody getting it? Amen. Amen. Amen. So the child will make the son later here on earth. Das Kind wird den Sohn lebendig machen hier auf Erden. The child is the temple of the son. Das Kind, der Sohn ist, das Kind ist der Tempel vom Sohn. Without the child, ohne das there Kind is no temple for the gibt son. Es keinen Tempel für den Sohn. Is somebody getting it? Jesus needed a body. Jesus brauchte einen Körper. Without a body, he can never be here. Hätte er nicht hier sein können. He cannot violate his own word. Und er kann sein eigenes Wort nicht. Remember the teaching on Sunday. Erinnert euch an Sonntag. Amen. Amen. He needs your body. Er braucht unseren Körper. To do whatever he wants um to Dinge do hier auf Erden zu tun. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The body and the spirit. Der Körper und der Geist. Your body without Christ is a dead body. Dein Körper ohne Christus ist ein toter Körper. Your spirit gives life to your body. Schenkt deinem Körper Leben. Without your spirit, ohne deinen Geist, your body is dead. It's a dead body. Dein Körper ein toter Körper. Your spirit never dies. Dein Geist stirbt niemals. It is your body ist dein Körper, that dies. Der stirbt. Is somebody getting it? Without Christ, ohne Christus, you have a dead spirit. Hast du einen toten Geist? You know that. Without Christ, your spirit is a dead spirit. Ohne Christus ist dein Geist ein toter Geist. A dead spirit, ein toter Geist, in a dead body, in einem toten Körper. Both are dead. Beide sind tot. Amen. Amen. The spirit of Christ in you is life. Der Geist von Christus in dir ist Leben. He gives life to your dead body. Er schenkt deinem toten Körper Leben. Are you getting it at all? Praise the Lord. Hallelujah. Our body is life. Unser Geist ist Leben. Just as our spirit is life. Genauso wie unsere Seele Leben ist. Because the Christ in us, weil Christus in uns, gives our body gibt unserem Körper life. Leben. Our body and your body are not the same. Unser Körper und our body and the natural people's body are not the Körper same. Der natürlichen Menschen ist nicht gleich. We don't have the same wir body. Haben nicht den gleichen Körper. Because that is why what killed them can never kill you. Das, was sie tötet, kann uns nicht is somebody getting it? What killed them can never kill you. Kann uns nicht töten. He said, what can kill you is when you are out of him. Was uns tötet, ist unser Unglauben. When you allow him, when you keep on ignoring him and rejecting him. He ignoring Christ and rejecting Christ. We don't have the same body. Wir haben nicht den gleichen Körper. We don't have the same anything at all. There should be no fear for God's children. Our spirit, soul, and body, we are so different. Seele sind anders. Remember, Christ is in your spirit. In Christus in deinem Geist. But your spirit is a dead spirit. Aber der Geist ist ein toter Geist. And if you renew your mind, und wenn du Gedanken, if you allow the Christ in your spirit to come to your soul, wenn du zulässt, dass der Christus, der in deinem Geist ist, auch in deiner Seele, you don't have the same soul like them. Hast du nicht mehr die gleiche Seele wie sie? And then the body. Und dann der Körper. Praise the Lord. Halleluja. You don't have the same body. You are so different. Ihr seid anders. Be fast to know that. Und erkennt das schnell. Our body and their bodies are not the same. Ist nicht der gleiche. You know, all these are knowledge. All das ist Wissen. If you do not know, wir das nicht wissen, what will happen to them will happen to you. Wir werden uns die gleichen Dinge zustoßen. What is happening to them will surely happen to you. Was ihnen passiert, wird uns auch passieren. Christ walked through knowledge. Christus arbeitet and Satan walked through knowledge. Und der Teufel arbeitet auch. Those people are being killed for lack of knowledge. Kinder Gottes werden getötet. Ignorance aus Mangel is deadly. Erkenntnis. Ignoranz ist tödlich. Amen. Amen. Because fear, you know what brings fear? Was bringt Angst? What you see, feel, taste and smell. You saw the five senses. The result, the report of the doctor. Das was der Arzt. What you know, the doctor can see your body, but they cannot see your spirit. Der Arzt kann deinen Körper sehen, aber nicht deinen Geist. They can only see a shadow of your body. Sie können nur einen Schatten, not your real body. Geist sehen, aber nicht, because your real body is Christ. Denn wahrhaftiger Geist, somebody ist Christus. Getting it. Amen. Your real body is Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Our bodies are dead bodies. Alle Körper sind tote Körper. The spirit is what gives the body life. Das ist der Geist, der den Körper lebendig macht. Amen. Amen. Our spirit and their spirit are not the same. Unser Geist und ihr Geist sind nicht gleich. Our soul and their soul should never be the same. Unsere Seele und deren Seele sollen nicht gleich sein. What they think and what we think should never be the same. Was sie denken, sollte nicht gleich sein. Is somebody getting it? Mm. It should never be the same. Niemals gleich sein. And our body is never the same. Und unser Körper ist auch nicht gleich. The body are of two parts. Und der Körper besteht aus zwei Teilen. I call one fake. Einer ist der falsche. And the other original. Und der andere ist der echte. I call one Christ's body. Einer ist der Leib von Christus. And the other Satan's body. Und der Leib des Teufels. I call one natural body. Einer ist natürlich. And the other for us is a supernatural body. Ist ein übernatürlicher Körper. Anything of Christ, they are supernatural. Alles von Christus ist übernatürlich. Coming to him, you are not going to. It's not coming to a natural world. It's coming to a supernatural world. Wenn zu ihm kommen, kommen wir zum übernatürlichen. Everything that they are supernatural. Alles übernatürlich. Praise the Lord. Halleluja. There are two spirits, Christ and Satan. Christus und der Teufel. Amen. Amen. Without any of this spirit, the ohne body cannot Geister live. Kann der Körper nicht leben. Amen. Amen. He cannot be here on earth. Kann nicht hier auf Erden sein. Just like James said, James 2, verse 26. Hat, please go there. James 2, verse 26. Tanya will help us to read. James 2, verse 26. Kolosser 2, 26. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne die Werke tot. For us the body without the spirit is dead. Dead body. Ein toter Geist. A body without the spirit ein is a dead ohne body. Ein Geist ist ein toter Körper. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. There are two bodies. What I call fake body and the original body. Der echte Körper. Satan's body. Der Leib des Teufels. And Christ's body. Der Leib von Christus. The dead body. Der tote Körper. And the life body. Lebendige Körper. The natural body. Der natürliche then Körper. The supernatural body. Und der übernatürliche Körper. Hmm. Since the fall of man, seit dem Sündenfall, we have been You know, giving birth, we were all born of a dead body. Geboren. But our choosing Christ changes our body. He gives our body life. Our choosing Christ to live in us and to live in our soul. In unserer Seele zu leben. Amen. Amen. Give life to our dead body. Schenkt unserem toten Körper to not be a life body. Dass ein lebendiger Körper ist. Praise the Lord. Halleluja. Again, our body and their body are not the same. Unser Körper und ihr Körper sind nicht gleich. God did not create our body to die. Gott hat unseren Körper nicht geschaffen, damit er stirbt. At the beginning, He never created. No, the body was not created to die. Unser Körper wurde nicht erschaffen, damit er stirbt. Death came after the fall. Der Tod kam nach dem Sündenfall. Somebody getting it? Yeah. He created the body to live forever. Der Körper erschaffen, der für immer lebt. Amen. Amen. The fall brought death to our body. Der Sündenfall hat den Tod in unserem. Remember Genesis 2 verse 7. Erinnere dich 1. Mose. The man's body was from dust. Auch wenn der Körper des Menschen aus Staub. But the Lord breath gives life to it. Hat er Leben? Go there, please. Genesis 2, verse 7. 1. Mose 2, Vers 7. And the Lord formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living soul. Praise the Lord. Without that breath, man is a dead man. Ist der Mensch tot? The body can never be alive. Kann der Körper nicht lebendig sein? Amen. Amen. That breath is Christ himself that he breathed into man. Dieser Odem ist Christus. We'll see it later. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. He breathes life into that man. So that the man will not have Menschen original life. Gehaucht, damit dieser Mensch ein echtes original Leben, body. Einen echten the real Körper, body. The true body. Amen. Amen. And not the body that, you know, after the fall we were all having. Und nicht diesen Körper, den wir nach dem Sündenfall hatten. Remember, Adam and Eve, they started giving birth after their own likeness. Adam und Eva haben dann Kinder gebärt nach ihrem Ebenbild. Amen. Amen. When man disobeyed God, als der Mensch Gott missachtet hat, the breath that God breathed into a man, died. Ist sozusagen gestorben. Go to Luke 9 and see something there. Lukas 9. Luke 9, 16. Look at what Jesus said there. He said, if you disobey me, you will surely die. Er hat gesagt, wenn ihr mich missachtet, werdet ihr sterben. It will kill that breath. Es wird diesen Odem that I breathe töten, into you. Den ich euch eingehaucht habe. Amen. Amen. In Luke 9. Lukas 9. Vers 60. Vers 60. Jesus said unto him, let the dead bury their dead, but go down and preach the kingdom of God. Praise the Lord. Halleluja. Sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Amen. Amen. And the place, you know, I talked about, you have no home. Er hat kein, ich habe über Heimatlosigkeit gesprochen. But Look at verse 58. 58. And Jesus said unto him, Foxes have holes, and the birds of the air have nets, but the Son of Man hath nowhere to lay his head. Praise the Lord. Amen. And in verse 60, Jesus said unto him, let the dead bury their dead. After the disobedience of man, nach dem Ungehorsam der Menschen, the breath, which is the spirit, dieser Atem, dieser Odem, der Geist ist, became dead, wurde ist gestorben. And the dead spirit, dieser tote Geist, gives the body a dead life, gab dem Körper ein totes Leben. The life, you know, and then the dead life. The man now have a dead body. Der Mensch hat einen toten Körper. Dead life to a dead body. Ein totes Leben und einen toten Körper. In Genesis 3:19. 1. Mose 3, Vers 19. Look at one of the causes. Genesis 3:19. Are we there, please? Jennifer, can you help us please? Es sprach Gott, der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt. Dann habe ich gegessen. Vers 19. 1. Mose 3, Vers 19. Im Schweiß deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Praise the Lord. Hallelujah. In the sweat of your face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground. For out of it was thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. He did not create it to be so. Er hat das so nicht erschaffen. T'was after the fall. Nach dem Sündenfall. That cause came. Kam dieser Fluch. Is somebody getting it? Mm-hmm. Amen. Amen. We thank God for Jesus Christ. Wir danken Gott für Jesus Christus. The Christ in us today. Christus in uns heute. If we allow him to come, wenn wir zulassen, to our mind, dass er in unsere Gedanken kommt. Our body is no longer dust to dust. Ist unser Körper nicht mehr Staub. Amen. Amen. His temple is not dust to dust. Sein Tempel ist nicht Staub. Amen. Amen. In John 6:63. Johannes 6:63. He said, you know, Christ said, the word that I speak unto you, they are spirit, they are life. Er sagt, Jesus, die Worte, die ich zu euch spreche, sind Geist und Leben. He did not say it is dead. He did not say it is spirits and dead. Er hat gesagt, es ist Geist und Tod. He says spirit and life. Geist und Leben. He did not say it is flesh and dead. Nicht Fleisch und Tod. Is somebody getting it? Mm-hmm. He did not say it is flesh and dead. Nicht Fleisch und Tod. He said it is spirit. Geist. And it is life. Und Leben. And that is the breath that he breathed into the dust. The dead body. Und das ist dieser Odem, den er in diesem toten Leib gesprochen hat. Nothing can kill you. Nichts kill kann, your body. Kann deinen Körper if you allow what is inside to come out. Wenn du zulässt, dass das, was innen ist, sich manifestiert. The spirit never dies. Der Geist stirbt nicht. It is the body. Es ist der Körper. That dies. Der stirbt. Even in Old Testament. Selbst im Alten Testament. If you look at, you know, like go to Second King. Das ist something here. Go to 2 Kings. Even in Old Testament. Selbst im Alten Testament. 2 Kings 13. 2. Könige 13. From verse Das Vers 20. 2. Könige 13. Und 21. 20 und 21. Elisha died and was buried. Amen. Amen. Amen. And somebody died. Then we are going to bury that person. Aber jemand ist verstorben und sollte begraben werden. And they went to the cemetery. Und sie sind zum Friedhof Vers 20. And Elisha died. And they buried him. And the bands of the Moabite invaded the land at the coming in the end of the year. And it came to pass, as they were burying a man, that behold, they spared a band of men. And they cast the man into the sepulchre of Elisha. And when the man was let down and touched the bones of Elisha, he revived and stood up on his feet. Don't know if you get it. What happened there? Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was hier passiert ist. Amen. Elisha was already dead. Elisha war schon tot. And he was in the cave. Und war in einer Grube. Amen. Amen. And there was a dead man that we are going to bury. People, we are going to bury their dead body. Und es gab einen Menschen, der gestorben ist und er sollte begraben werden. And from there, as they were dead, there was problem and they heard noise and they ran and they threw the body. They let the body, they just dropped the body. And the body of that very man, the new body touched Elijah's bone. Because Elijah's bone was now, the body had decayed, it was remaining bone. The Bible said this man rose up from the dead. Und als die Leute gerade dabei waren, diesen Menschen zu beerdigen, gab es sowas wie so einen Überfall. Und weil es diesen Überfall gab, hatten die Menschen, die eigentlich gerade vorhatten, jemanden zu begraben, Angst und haben dann die Leiche weggeschmissen und sind dann weggelaufen. Und diese Leiche ist dann halt in eine Grube gefallen, in der die verwesten Knochen von Elisha drin lagen. Und als diese Leiche dann die Knochen von Elisha berührt haben, ist diese Leiche wieder von den Toten auferweckt worden und ist dann weggelaufen. It's not the Leiche. It's not the bone. Ja, die Knochen, habe ich gesagt. Uh-huh. But the man that the dead body dropped, rose up. Genau. Okay, good. Thank you. Praise the Lord. Halleluja. Again, God did not create your body to die. Gott hat deinen Körper nicht erschaffen, um zu sterben. Though it is from dust. It is from dust. Auch wenn von Staub ist, aus Staub ist. Whatever is outside cannot kill your body. Kann deinen Körper nicht töten. If you allow the true Christ to be in your spirit, soul and your body. Wenn du zulässt, dass Christus in deinem Geist, Körper und Seele ist. You know, faith never fails. Der Glaube. That's what the Bible said. Stirbt nicht. The faith never fails. Glaube versagt nicht. You know, sometimes I don't even know if you are in faith. Manchmal weiß ich, ob ihr im Glauben seid. Until I see your results. Es sind eure Ergebnisse sehe. Amen. Amen. You never plant tomato and you now harvest kartoffel. Du kannst keine Tomaten einpflanzen. Somebody better it. Und dann Kartoffeln ernten. I might not be there when you plant tomatoes. Ich bin vielleicht nicht dabei, wenn ihr diese Tomaten einpflanzt. Or okra. Amen. Amen. But once it is now time of harvest, I will know that this is what you have planted. Aber wenn die Erntezeit da ist, werde ich sehen, was ihr gesät habt. Amen. Amen. I might not know if you are in faith. Ich weiß, ob du im Glauben bist. But your result will help me to know if you are in faith. Ob du im Glauben warst. If you have been in faith. Ob du im Glauben bist oder nicht. Ja. Is somebody getting it? Halleluja. Amen. Amen. The breath he breathed into man was the breath of spirit and life. Dieser Odem, den er uns eingehaucht hat, war der Odem von Geist und Leben. That is the same breath we have today. Das ist der gleiche Odem, den wir heute haben. That make us to be born again. Der uns wiedergeboren hat. Der Geist Und that same breath is somebody. Are you getting it at all? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. That gives life to the body. Der dem Körper Leben schenkt. Amen. Amen. You know, all this will help you to know that Christ is the same yesterday, today, and forever. All das wird dir helfen zu verstehen, dass Christus der gleiche ist gestern, heute und für immer. The same breath he breathed in Thomas. Der gleiche. Into that dust, and that dust became a living soul. Oder den er eingehaucht hat, damit dieser Staub zu Leben wird. The same breath he breathed into us today, den wir which is haben, his word, sein Wort, which is spirit and life. Das Geist und Leben ist. This will tell you that Christ is the same yesterday, today, forever. Das wird dir sagen, dass Christus der gleiche gestern, heute und für immer ist. The bread was Christ. Dieser Odem war Christus. Let me see Romans 13, what I have. Amen. Amen. Okay, we'll go there later. Romans 13. I have something in it. We'll go there later. In John 1. Johannes 1. The Bible said Christ's word is God. Sagt die Bibel, dass das Wort von Christus ist. He said the word was God. Das Wort war Gott. The word. Das Wort. Christ's word das is Wort God. Von Christus ist Gott. Do you get it? In John 1, he said, in the beginning was the word. The word was God. Das, am Anfang war das Wort und das Wort war mit Gott. Und das Wort the word was God. He breathed Christ into us. Er hat Christus in uns eingehaucht. He breathed himself into us. We have Christ's spirit. Wir haben den Geist von 1. Corinthians 6, 17 said, in 1. Korinther 6, 17 he said, he that is joined unto the Lord is one spirit. Wer mit dem Herrn verbunden ist, ist ein Geist. 1. Corinthians 6, go there. 1. Korinther 6. 1. Corinthians 6. First Corinthians 6, verse 17. 17. But he that is joined unto the Lord is one spirit. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. We don't have two spirits. Wir haben zwei Geister, sondern einen. With Christ. Mit Christus. If you allow the Christ in your spirit to come to your soul, if you allow him to come to your mind, wenn du zulässt, dass Christus deinem Geist deine Seele then kommt, you will not have the mind of Christ. Dann wirst du auch die Gedanken von Christus haben. 1. Korinther 2, Vers 16. Vers 16 of 1. Corinthians 2. Look at it. He said, for who hath not the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Denn wer hat den Sinn des des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. If you allow what you have in your spirit to come to your soul, wenn wir zulassen, dass das, was in unserem Geist ist, you will have the mind of Christ. Werden wir den Sinn von Christus haben. Amen. Then again your body. Dein Körper. In 1 Corinthians 6, 1. Korinther 6. I want us to read from 1 to the end. It talks about our body a lot today. Our body. Körper. Amen. 1 Corinthians 6. Go back there, please. Talks about our body. Amen. Amen. It says from verse 1. Dare any of you having a matter against another go to the law before the judge and not before the saints? It's talking to you and me. Es geht um dich und mich. We have a problem. Wenn wir ein Problem haben miteinander. Who do we speak to? Zu wem gehen wir damit? Who do we discuss with? Mit wem besprechen wir das? If something is bothering our heart. Wenn etwas uns Sorgen bereitet. Whatever it is, what who do we speak to? Zu wem sprechen wir? Who are your best friends? Wir sind deine besten Freunde. Who do you call your friend? Wen nennst du deine Freunde? Verse 2. He said, do you not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are you unworthy to judge the smallest matters? Praise the Lord. Hallelujah. If you really know who you are. Wirklich weiß, wer du bist. You know, if you read the story of Gideon, wenn ich von Gideon lesen, you will know how mighty you are. Du wirst wissen, wie mächtig wir sind. God called Gideon mighty man of valor. Gott hat Gideon einen mächtigen Mann genannt. Meanwhile, you know, Gideon was seeing himself as nobody. Obwohl Gideon sich als ein Niemand as gesehen hat. Zero, as nothing. Als ein Niemand. What he sees in you is Christ. Was er in dir sieht, ist Christus. And nothing else. Und nichts anderes. All those things that you keep on seeing, he never sees. Die Sachen, die du siehst, sieht er nicht. You know, Gideon said, I am the last born. Gideon hat gesagt, ich bin der Jüngste. I'm from a poor family. Aus einer armen Familie. I'm nobody. Ich bin niemand. No name. He's not looking for those people that have names. Er sucht nicht nach jemandem, der einen Namen He's hat. He's looking for nobody. Er sucht nach niemandem. A surrendered vessel and not a superior vessel. Jemand, der sich demütigt hingibt. Und nicht jemand, der hochmütig ist. Amen. Amen. A nobody, that's who. Niemand. That, you know, that you are nobody makes you to be qualified. Weil du ein Niemand bist, bist du qualifiziert. Is somebody getting it? Amen. Amen. Amen. That you are no name makes you to be qualified for him. To live in and live through. Dass er durch dich leben kann. He is not looking for who is already qualified. Er sucht nicht nach jemandem, der schon qualifiziert ist. But who he will qualify. Für jemanden, den er qualifizieren will. He will be your qualification. Er ist seine Qualifikation. And not whatever is outside to be your qualification. Nicht, dass es da draußen ist. No one will share his glory with him. Niemand wird seinen Ruhm teilen. Somebody getting it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 3. Know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? He said you are going to judge angels. Ihr werdet über Engel richten. Angels that some of you worship. Einige von uns He said you are the one going to judge them. Und wir werden über sie richten. You know some worship angels. Einige Leute beten Engel an. He said you are going to judge angels. Aber wir werden über sie richten. Because the Christ in you is greater than all angels put together. Größer ist als alle Engel zusammen. Verse 4. 4. If then ye have judgment of things pertaining to this life, set them to judge who are least esteemed in the church. I speak to your shame. Is it so that there is not a wise man among you? No, not one that shall be able to judge between his brethren. The brother goes to the law with brother, and that before the unbelievers. Praise the Lord. It's talking about our body. Es geht um unseren Körper. Who do you allow to go through you? Wer geht durch dich? If Christ go through you, wenn Christus durch dich geht, you will not go to the unsaved and judge to them. Wenn wir gehen und uns bei ihm beschweren. Amen. Amen. If Christ is the one that is in you and going through you, der in dir ist und durch dich geht. Amen. Amen. You will not go to unbelievers. Du wirst nicht zu Ungläubigen gehen. Amen. Amen. Those that you know that they are without Christ. Die ohne Christus sind. Verse 7. 7. Now, therefore, there is utterly a fault among you, because you go to law one with another. Why do you not rather take wrong? Praise the Lord. Hallelujah. Why do you not rather suffer yourself to be defrauded? Why do you not say, okay, I'm wrong? Let us just forget. Ich bin im Unrecht. Wir Amen. Just like, you know, Abraham. wie Abraham. Es hat ja schon no fight between us. Ich will nicht mit dir streiten. You choose first. Du entscheidest zuerst. He will his priority. Er hat seine, er what? Hat sozusagen. What man we call priority? Sein Recht abgegeben. Because he's supposed to be the one to choose first. Weil er zuerst wählen muss. But he said you choose. Er sagt, du wähle zuerst. Amen. Amen. Vers 8. Nay, you do wrong and defraud, and that's your brethren. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, or adulterers, nor effeminate, or abusers of themselves with mankind. No thieves, no covetous, no drunkards, nor revilers, no extortioners shall inherit the kingdom of God. It's talking about your flesh. Es geht dein Fleisch. It's talking about your body. Es geht dein Körper. Who do you allow to control your body? Was dein Körper kontrolliert? Who do you allow to direct your life? To direct your body? Wer leitet deinen Körper? Whose voice do you hear? Auf wessen Stimme? Is it the voice of your body? Die Stimme deines Körpers? Or the voice of Christ? Is somebody getting it? Amen. The voice, you know, your body will cry. Dein Körper wird weinen. Your body will speak to you. Dein Körper wird zu dir sprechen. It's time to marry. Es ist an der Zeit, it's time to have boyfriend. Es ist an der Zeit, it's time to do this. It's time to do that. Jenes zu haben. Are you going to listen to his voice? Wirst du deinem Körper gehorchen? Or listen to Christ? Oder Christus gehorchen? Submit that body to Christ. Übergebe diesen Körper Christus. Is somebody getting it? In verse 11, we talk about boys very soon. Amen. He said, and such were some of you, but you are washed, but you are sanctified, but you are justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. All things are lawful. You were like that before. Ihr wart vorher so. Amen. That was your old life. Das war ein altes Leben. I hope that was. That have been your old life. Ich hoffe, das ist dein and no longer Leben. The new life. Nicht mehr dein neues Leben. Amen. Amen. Don't allow your body to direct your life. Lass nicht zu, dass dein Körper deinen Körper. Don't allow your body to control you. Dass dein Körper dich allow it to be Christ that directs you. Christus sollte dich leiten. Amen. Amen. If he lived there, he will direct it. Wenn er dort lebt, dann wird er auch leiten. Allow him to live there and direct his own body. His own property. Sein Besitz. That your body is no longer the old body. Weil dein Körper ist nicht mehr. Is somebody getting it, please? Amen. He's no longer the old body. Das ist nicht mehr der alte Körper. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The old body was a vessel to der Satan. Alte Körper war ein Gefäß für den Teufel. But the new body is Christ's vessel. Ist Christus. Amen. Amen. You allow it to submit to Christ. Du lässt zu, dass es sich Christus hingibt. Stop hearing his voice. Hör auf, auf seine Stimme zu hören. Auf die Stimme des Fleisches. The voice of your body. Die Stimme deines Körpers. Your body have a voice. Dein Körper hat eine Stimme. Then in verse 12. It said, all things are lawful unto me, but all things are not expended. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. I can do anything. I can do whatever. But they will never control me. I control them. Es wird mich nicht kontrollieren, sondern ich muss es kontrollieren. Without Christ, if you have money, that money will control your life. Wenn du reich bist, wird dieser Reichtum dein Leben kontrollieren. That's why blessing the house of Christ. Deswegen das Haus Gottes ist sehr wichtig. He uses it to train er nutzt das, um uns zu trainieren. That money never control. Damit Geld uns nicht kontrolliert, sondern wir das Geld kontrollieren. Amen. Amen. It's like going to school. Genau wie ich zur Schule gehe. And becoming whatever you want to become, doctor, professor, lawyer, whatever. Amen. Amen. He trained us with his blessing, his heart. Er trainiert uns damit, sein Haus zu segnen. Will you be faithful? Sind wir treu? Will you continue? werden wir weitermachen. When you choose it first. Will it be number one in your life? Die Nummer 1 in deinem Leben. Will you use that money to pay your house rent? Oder nutzt du das Geld, um deine Miete zu zahlen? Will you use that money to pay whatever you want to pay? Um das zu zahlen, was du willst. Or to bless somebody and leave his house. Oder jemand anderes zu segnen, aber sein Haus nicht. Amen. Or your mother needed more than the house of God. Oder deine Mutter braucht mehr als das Haus Gottes. Your father needed more than. There are things. We have a lot of excuses. Wir haben viele Ausreden. That people will hear and say yes, it is true. You really need. They need it. Die für die Welt nachvollziehbar sind. You better listen to what Christ will say. Hör lieber dem zu, was Christus sagt. Hör auf Christus. You know, I can do anything at all. Ich kann alles tun. I can even beat my wife. Ich kann selbst meine Frau schlagen. I can do they don't even care. Gott, ist egal. They believe they are the, sie glauben. They are the man of the house. Sie sind der Mann im Haus. They believe they control everything. Sie alles kontrollieren. The woman is to bow down before them. Ist die Frau sich. On the other side, the man to bow down before them. Die Frau sich vor ihn knien muss und dass der Mann sie anbeten muss. If you are in charge of your family, wenn Satan is in charge of your family. Wenn du deine Familie kontrollierst, dann kontrolliert der Teufel deine Familie. If it's man or the woman that is in charge of der the Mann family. Oder die Frau die Familie kontrolliert. That is the head of the family, Satan, Kopf der Familie, that is the head. Ist der Teufel der Kopf der Familie. Christ should be the head. Christus muss der Kopf der Familie sein. And both sides should listen to Christ. Und beide müssen Christus hören. And not the wife listening to Christ and the man who refuses to listen to Christ. Und nicht nur einer Seite hört Christus somebody zu, und die andere Seite nicht. It should be both sides. Beide müssen. But for us, you know, if the other side refuses, you don't allow him or her to draw you. Aber was wichtig ist, dass wenn die eine Seite nicht gehört, lass nicht zu, dass du allow Jesus to live in you and live through you. Lass zu, dass Christus in dir lebt. No matter what you see outside. Egal was du um dich herum siehst. Somebody getting it. Amen. Amen. You know, we know that some they never, you know, they might allow it today, tomorrow they no longer allow. Wir lassen es heute zu, aber morgen nicht mehr. Today they are saying I love you, tomorrow they are not going to come. Morgen kommt nicht. Today they are friendly, tomorrow this is just like fire and fire. Morgen sind sie nicht wiederzuerkennen. Our body should be a vessel forever. Unser Körper sollte für immer ein Werkzeug sein. And not temporary. Und nicht nur für eine bestimmte Zeit. And not ab und zu. Nicht nur ab und zu. Amen. Amen. And not here and there. Nicht nur manchmal. And not sometimes. And not, you know, it's there every day. Every day is not the same. Jesus said he is the same yesterday, Jesus today, sagt, and forever. Er ist der gleiche, gestern, heute und für immer. Praise the Lord. Halleluja. Verse 12. All things are lawful unto me, but all things are not expended. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. I will not allow them to control me. Ich werde nicht zulassen, dass mich das kontrolliert. No matter whatever it is. Egal was es auch ist. It's a meat for the belly, and the belly for the meat. But God shall destroy both. It. And then now, body is not for fornication, but for the Lord, and the Lord for the body. Is somebody getting it? Your body belongs to him. Dein Körper gehört Jesus. Allow him to direct that body. Das tut es in allow him to live in that body. It is his own property. Sein Besitz. And no longer the old property. Nicht mehr der alte Besitz. It is a new vessel for Christ. Ein neues Gefäß für Christus. Allow him to dwell there. Lass zu, dass er dort wohnt. Amen. Amen. And God had both raised up the Lord. And we also raised up us by his own power. Know ye not that your body are the members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them the members of an harlot? God forbid. What know ye not? That which is joined to an harlot is one body. For truth said, he shall be one flesh. Praise the Lord. There is what is called spiritual and physical fornication. Es gibt geistliche und seelische Unzucht. I'm not going to it today. Geistliche und physische Unzucht. Amen. Amen. We fornicate all the time. Wir betreiben ständig Unzucht. Our going up and down in our life is fornication. Weil unser Leben immer ein Hin und Her ist. Amen. I will not go there today because of I want us to finish it. But he that is joined unto the Lord is one spirit. He said, verse 18, flee fornication. Every sin that is that a man doeth is without the body. But he that committed fornication sinneth against his own body. Your body. Flieht die Unzucht. Jede Sünde, your body so much. Die ein Mensch sonst begeht, ist außerhalb des Leibes. Wer aber Unzucht verübt, sündigt an seinem eigenen Leib. Your body. Unser Körper. If you really know that belong to him. Wir wissen, dass er dem Herrn gehört. Immer wir werden zweimal überlegen, ob wir you are just a carrier. Wir sind einfach nur ein Träger. You are just a messenger. Wir sind einfach nur ein Bote. That body does not belong to you any longer. Gehört nicht mehr dir. It belongs to you when you know that you and Christ you are one. Er gehört dir, wenn du weißt, dass du in Christus eins bist. Somebody get it something. Praise the Lord. Halleluja. Verse 19. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which you have of God, and ye are not your own. For ye are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Praise the Lord. The voice of our body is always crying. Die Stimme unseres Körpers, sie weint ständig. Allow your body to obey Christ. Lass du deinen Körper dem Herrn gehorcht. Hear Christ and not the voice of your body. Und nicht auf die Stimme deines Körpers. You will get the result of the voice. Du wirst die Ergebnisse der Stimme bekommen. Any voice you listen to, you obey, you are going to get the result. Du wirst die Ergebnisse davon bekommen, ja. The voice of stranger, Jesus said. Jesus sagt, My family will never obey. Meine Familie wird dieser Stimme nicht gehorchen. Go to John 10. Praise the Lord. Halleluja. John 10. Verse 4 and 5. Johannes 10. And when he put forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him, for they know his voice. They know the voice of their father. Sie kennen die Stimme ihres Vaters. You have to know the voice of Christ. Du musst die Stimme von Christus kennen. Know the voice of your father. Kenne die Stimme deines Vaters. He speak always. Er spricht ständig. You are the one that is not hearing. Du bist derjenige, der ihn nicht hört. And a stranger will they not follow. Amen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. But we flee from him. We run away from the stranger. Aber wir fliehen von Remember Joseph. Erinnere dich an Josef. He ran away from that woman. Er ist weggelaufen von dieser Frau. Amen. Geflohen. Because there was a voice of stranger. Es gab eine Stimme des Fremden. That he will not accept. Auf die er nicht hören wird. Amen. The voice of the body that you will never allow to overpower you. Der du nicht zuhören wirst. A stranger will they not follow. But we flee from him, for they know not the voice of strangers. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. And that's when you know to know God. God zu kennen. To know Christ. Christus zu kennen. To know the truth. Ist die Wahrheit zu kennen. To know the truth, you get everything. Kennst, dann hast du alles. Amen. Amen. You know, knowing the truth does not mean you read this book. I don't read books. Die Wahrheit zu erkennen bedeutet I don't have time. Bücher zu lesen. I meditate in the truth both day and night. That's what he told us in Joshua. Joshua hat gesagt, wir sollen Tag und Nacht über sein Wort nachdenken. Meditate in my truth. Über seine Wahrheit. Both day and night. Tag und Nacht. If it is only one you have, meditate on that one. Nur eine Wahrheit ist. And that one will get bigger and bigger and bigger. Dann sinne darüber nach. Und sie wird größer und größer. Amen. He said that one, others are there. All of that truth that they'll be coming out. Is somebody getting it? Yeah. They'll be pumping out. Die werden rauskommen. Amen. Amen. You know, it's like, you know, if you want to study all the counterfeit in the world, Genauso you cannot, because there are so many. Du kannst nicht jede jegliche Art von Falschgeld studieren. Just study the original one. Du musst einfach den echten Schein kennen. The good one. Den guten Schein. Amen. Study very well. Kenne ihn richtig gut. In and out. Von innen und außen. Immediately the counterfeit coin. You sobald know das Falschgeld kommt, wirst du es direkt erkennen. Is somebody getting it? If you can really concentrate on the truth, wenn du dich auf die Wahrheit konzentrieren kannst. Any voice that comes, jede Stimme, die kommt, this is the voice erkennst du, dass die Stimme des Freundes. I never obey that. Und dieser Stimme gehorchst du nicht. I don't go there. Dann gehe ich nicht. Amen. Praise the Lord. Halleluja. If you are conscious of him, you will hear his voice. Wenn du Christus bewusst bist, wirst du auch seine Stimme hören. If your mind is full of him, wenn die Gedanken voll sind von ihm, you will hear his voice. Wirst du seine Stimme auch it hören. It is so easy and simple to hear es ist einfach, the voice of Christ. Die Stimme von Christus zu hören. Amen. Amen. If you allow your motive, your value, your desire to be him, you will hear his voice. Dann werden wir auch seine Stimme hören. He speaks through those things. Er spricht durch his diese motive, Dinge. His value, his desire. Sein Wert. Seine Wünsche. If your motive is flesh, wenn sein Motiv aber if he's speaking, you can never hear. Werden wir ihn nicht hören, wenn er spricht. If your motive, your desire is flesh, Fleisch sind. If he's speaking, you will never hear. Wenn wir nicht hören, wenn er spricht. If your value is flesh, unser Wert Fleisch. Once spricht, he's speaking, wenn er spricht, you can never hear werden his wir voice. Nicht hören. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. John 20. Go to John 20. Johannes 20. John 20. Johannes 20. What's the time stuff? John 20. I will quickly read from 17. Amen. 17. Jesus said unto her, touch me not, for I am not yet ascended to my Father. But go to my brethren and say unto them, I ascend unto my Father and your Father, and my God and your God. Remember when he told the Jews, in John 8, he said, your father, the devil. Hat, euer Vater, der Teufel. But here he said, my father, your father. Hier sagt er, euer Vater, der mein Vater ist. Praise the Lord. Halleluja. We have the same father. Wir haben den gleichen Vater. We have the same God. Wir haben den gleichen Gott. Amen. It's so good when you hear that voice of Jesus telling you Stimme we have von the Jesus same father. Hören, die sagt, wir haben den gleichen Vater. Das ist Amen. Schön. Amen. Mary Magdalene came and told the disciples that she has seen the Lord, and that he has spoken these things unto her. Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut, where the disciples were assembled, for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst and said unto them, peace be unto you. And when he had so said, he showed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Then said Jesus to them, again, peace be unto you. As my Father hath sent me, even so I send you. And when he had said this, he breathed on them. You see it? Another breath. Schon wieder wurden sie angehaucht. Amen. Amen. This was when the disciples received Jesus Christ. Hier haben die Jünger ihre Errettung bekommen. He breathed on them. Sie haben unto them, receive ye the Holy Ghost. Empfangt Heiligen Geist. Amen. Amen. Receive ye the Holy Ghost. Empfangt den Heiligen Geist. In Act of Apostle. In Apostelgeschichte. Amen. Amen. In Act of Apostle. In Apostelgeschichte. Go there. Put something here. We are coming to this John 20. Wir kommen hier gleich nochmal zurück. Art of Apostle. In Apostelgeschichte. One. Act 1. Apostelgeschichte 1. He says, verse 2, until the day in which he was taken up, after that he, through the Holy Ghost, had given commandment unto the apostle whom he had chosen, to whom also he showed himself alive after his passion, by many a fallible proof, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem. Amen. Amen. In John 20, he breathed into them. Can you see how they received their salvation? Angehaut, dann wurden sie wiedergeboren. They received salvation. Sie haben die Wiedergeburt empfangen. And here, baptism of the Holy Ghost. Und hier empfangen sie die Taufe des Heiligen Geistes. He said, verse 4, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said he, you have heard of me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost, not many days hence. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, with thou, that's another thing. Amen? Amen. Then in verse 8, okay, let me go further because of the verse 8. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, we thou at this time restore again the kingdom of Israel? And he said unto them, it is not for you to know the time or season which the Father hath put in his own power. He's talking, they asked him a question about salvation. Not knowing that that was what they even asking. Sie wussten noch nicht mal, dass sie ihn die Errettung, um Errettung gefragt haben. Then in verse 8, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witness unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. He said, don't preach to anybody. Preach niemanden. Don't do anything. Tut nichts. Amen. Yeah. You know, just don't go and be preaching in flesh. You need the power from above before you start preaching. Before ihr predigt. Because you know you are not preaching in flesh. Viele predigen im Fleisch. Preaching should come through the Holy Ghost. Durch the Holy Heilige Ghost kommen. Is the one to preach through you. Erstjenige, der durch He said you will receive power when you are baptized with the Holy Ghost. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn ihr getauft seid mit dem Heiligen Geist. Let me quickly say this. Holy Ghost, you know, to speak in tongues is not seizure. In fremden Zungen zu beten ist kein Anfall. Amen. Amen. It's not the spirit to just catch you and just come upon you. They believe it in Nigeria like that. In Nigeria. And I started explaining it to them. Haben viele Leute geglaubt, dass es sowas wie so ein Anfall ist, den man auf einmal bekommt und man kann es nicht mehr kontrollieren. It doesn't control you. Aber es kontrolliert dich nicht. Amen. Amen. You know, it's not the spirit. No, it's the devil that control people like that. Was ist der Teufel, Leute, so if power is in you that control you like that, know that it's not Wenn Christ. Wenn Kraft da ist, die dich so kontrolliert, dann wisst ihr, dass es nicht die Kraft Gottes ist. I said we go to John 20, but go to 1 Corinthians. 1. Korinther. First Corinthians 14. 1. Korinther 14. Verse 32. Jenny will help us to read. 32. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Amen. Mm-hmm. And the spirit of the prophet are subject to the prophet. It's not the spirit that controls you. You are the one that controls the spirit. Es ist nicht der Geist, der dich kontrolliert, sondern du kontrollierst You start speaking in tongues. Du fängst and an, you stop fängst it. Zu sprechen. It's not the spirit that just chooses you and starts moving you anyhow. Der dich einfach übernimmt. Is there if he said, for God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saint. I've seen some churches where they believe that the spirit can just come and be controlling them. Dass der Geist einfach Leute überfällt und sie dann kontrolliert. And sometimes you can see he's controlling three or four people. people at the same time. Und manchmal siehst du dann in diesen Gottesdiensten, wie dann zwei, drei Leute auf einmal durchdrehen. God is not the author of confusion. Und das, aber Gott ist kein Autor der Unordnung. Amen. Mm. You start preaching. You start. I'm preaching here. I'm not speaking in tongues. Ich bin jetzt hier gerade und predige. And I can stop. Und ich spreche gerade nicht in Fremdzungen. And if I'm speaking in tongues. Und wenn ich in Fremdzungen bete. I allow the Holy Spirit. Lasse ich zu, dass der Heilige Geist durch mich spricht. He doesn't force anybody. He's a gentleman. Er ist ein. He needs your invitation. Er braucht eine Einladung. Until you invite him, he will never come. Wenn du ihn einlädst, wird er das machen. He loves invitation. Er liebt Einladungen. And that's why we have the fruit. He has a lot of fruit. Sie hat es. One of which is speaking in tongues. Eine Frucht davon ist in Fremdzungen. You're speaking in tongues. Invite him. Dein in Fremdzungen beten. To reveal things to you. To show you things. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. You know, Paul said, I speak in tongues more than all of people together. I love it. He said, forbid not to speak in tongues. Come here in that 1 Corinthians. 1 Corinthians 14. Amen. Verse 39. He said, wherefore, brethren, convert to prophesy and forbid not to speak with tongues. Amen. Mm-hmm. Then in verse 18, I thank my God. I speak with tongues more than you all. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Mm-hmm. They go to John again. John 20. Johannes 20. There's something I want you to see there again. Amen. Mm-hmm. You know. When he breathed on, them. Als er sie angehaucht hat. Somebody was not there. War jemand nicht dabei? That is, what do you call him? Thomas. Thomas war nicht Thomas dabei. Was absent. Er war nicht anwesend. Thomas later received his own salvation. Thomas hat dann später die Errettung. Look at it. From verse 26. Johannes 20. Verse 26. And after 8 days, again, his disciples were with him, and Thomas with them. Then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, peace be unto you. Then said he to Thomas, reach hither your finger, and behold my hands, and reach hither your hand, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. And Thomas answered and said unto him, my Lord and my God. That's Romans 10. With the heart man believe. Mit dem Herzen glaubt der Mensch. With your mouth you confess. Mit dem Mund bekennst du. Praise the Lord. Hallelujah. My Lord and my God. Amen. Mein Gott. Thomas salvation. Thomas hat Errettung. He believed with his heart. Hat in seinem Herzen geglaubt. And confessed with his mouth. Mit seinem Mund. That is Romans 10:10. Römer 10:10. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Because of time, the time has gone so much. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We continue from here on Sunday. Amen. Geht's hier weiter. Our body. He needs our body, so also Satan also needs your body. Er braucht unseren Körper, aber genauso braucht auch der Teufel unseren Körper. Satan needs your body. Der Teufel braucht deinen Körper. So many times we obey Satan more than Christ. Und oft gehorchen wir dem Teufel mehr als Christus durch unsere Worte, durch unsere Gedanken, durch unsere Handlungen. We obey. We are more of Satan's vessel than Christ's vessel. Wir sind mehr ein Werkzeug des Teufels als ein Werkzeug Gottes. That you are born again does not mean you are not a vessel for Satan. Und nur weil du wiedergeboren bist, heißt das nicht, dass du kein Werkzeug des Teufels mehr sein kannst. Du musst entscheiden, kein Werkzeug mehr zu sein für ihn. We start from there on Sunday. Amen. Amen.